Hallo, hallo and a beautiful good morning to you, my friends. Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. You know, I'm so excited. Ich bin so aufgeregt. Because people in Russia are listening to this. Weil sogar die Menschen in Russland dies hören. This devotion is being translated into French. Diese Andacht wird auch ins Französische übersetzt. It's even going to the Middle East. Sie geht sogar in den Nahen Osten. It's going to nations all over the world. Sie geht an Nationen in der ganzen Welt. And wherever you are today, may you have an incredible day with Jesus. Und wo immer du heute bist, ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag mit Jesus. Let's go to verse 4 in 1 Corinthians 4 in the Passion. Gehen wir zu Vers 4 in 1. Korinther 1 in der Passion. I am always thanking my God for you. Ich danke meinem Gott alle Zeit für euch. Because he has given you such free and open access to his grace through your union with Jesus the Messiah. Weil euch durch eure Vereinigung mit Jesus, dem Messias, einen so freien und offenen Zugang zu seiner Gnade gegeben hat. So look. Schau. Why verse 3 should mean that Paul is praying for God to give you grace? Warum sollte Vers 3 bedeuten, dass Paulus darum betet, dass Gott ihnen Gnade schenkt? That's what some people have told me. Das haben mir einige Leute gesagt. If that would be what he was going to say, then in verse 4 he would have been contradicting himself. Wenn es das wäre, was er sagen wollte, dann hätte er sich in Vers 4 selbst widersprochen. Because he says, I'm thanking God that you have free access. Denn er sagt, ich danke Gott, dass ihr freien Zugang habt. Do you know what this means? Weißt du, was das bedeutet? It means that you will experience as much grace as you access. Es bedeutet, dass du so viel Gnade erfahren wirst, wie du es möchtest. So let's imagine. Stellen wir uns vor. I have a credit card that has no limit. Ich habe eine Kreditkarte ohne Limit. And I'm going to give Gracie my credit card. Ich gebe Gracie meine Kreditkarte. And I said, Gracie, it's yours to use. Und ich sage, Gracie, du kannst sie benutzen. And then about a month later. Und dann etwa einen Monat später. I said to Gracie. Sage ich zu Gracie. Gracie, may you constantly enjoy the credit card that I've given you. Gracie, ich wünsche dir viel Freude mit der Kreditkarte, die ich dir gegeben habe. Which simply says, I'm expressing my heart, I want you to experience it. Damit will ich einfach sagen, dass ich mich freuen würde, wenn sie sie verwendet. So how much will she experience of that credit card? Wie viel wird sie also von dieser Kreditkarte erleben? Exactly as much as she will choose to use. Genau so viel, wie sie sich entscheidet, sie zu benutzen. And this is exactly what Paul is saying. Und genau das ist es, was Paulus sagt. He's constantly thanking God because they have free access. Er dankt Gott ständig dafür, dass sie freien Zugang haben. So how much you have of the grace of God in life has nothing to do with God. Wie viel du also von der Gnade Gottes im Leben erfährst, hat nichts mit Gott zu tun. It has only to do with you. Es hat nur mit dir zu tun. You know, when he says about free access, weißt du, wenn Paulus von freiem Zugang spricht, of course, I immediately have to think of the words from John chapter 19, verse 30. Muss ich natürlich sofort an die Worte aus Johannes Kapitel 19, Vers 30 denken. Here is what Jesus said. Jesus sagte, it is finished. Es ist vollbracht. And this is exactly what happened when Jesus said it is finished. Und genau das geschah, als Jesus sagte, es ist vollbracht. The veil in the temple tore to pieces. Der Vorhang im Tempel riss in Stücke. Now everybody had free access to this grace. Nun hatte jeder freien Zugang zu dieser Gnade. So the more you ask God to give you grace, the less you will experience. Je mehr du also Gott betest, dir Gnade zu geben, desto weniger wirst du sie erfahren. The more you say in your heart, hey, I can access as much as I want, the more you will have. Je mehr du in deinem Herzen sagst, hey, ich kann so viel davon haben, wie ich will, desto mehr wirst du davon haben. But look what Paul tells us here. Paulus sagt uns noch etwas. He says, through your union with Jesus the Messiah. Er sagt, durch eure Vereinigung mit Jesus dem Messias. In my mentoring group, in meiner Mentoringruppe, I've done, I think, the longest series I've ever done with my mentoring. Habe ich die längste Serie aufgenommen, die ich je in meinem Mentoring gemacht habe. And I've done a series about what it means to be in him, in Jesus Christ. Ich habe eine Serie darüber gemacht, was es bedeutet, in ihm zu sein, in Jesus Christus zu sein. And we actually did 31 lessons just about that subject. Und wir haben tatsächlich 31 Lektionen nur über dieses Thema gemacht. Look, in union with Jesus, you have access to this free grace. Schau, in der Vereinigung mit Jesus hast du Zugang zu dieser freien Gnade. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. If you understand this, wenn du das verstehst, then the highest pursuit of your life must be union with Jesus. Dann muss das höchste Ziel deines Lebens die Vereinigung mit Jesus sein. See, Jesus said, if you abide in me, Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, and I abide in you, und ich in euch bleibe, then you will always be fruitful. Dann werdet ihr immer fruchtbar sein. Fruitfulness is a very simple thing in Christian life. Fruchtbar sein ist eine sehr einfache Sache im christlichen Leben. It comes out of practiced union with Jesus. Sie kommt aus der praktischen Vereinigung mit Jesus. You know, I taught my people in the mentoring. Ich habe meine Leute in der Mentoring-Gruppe gelehrt. Which is called the community without limits. Wir nennen sie Gemeinschaft ohne Grenzen. And I've taught them that it's one thing that you are one with Jesus. Dass es eine Sache ist, mit Jesus eins zu sein. But it's another thing if you're experiencing being one with Jesus. Aber es ist eine andere Sache, wenn man die Erfahrung macht, mit Jesus eins zu sein. It's the biblical truth that once I get saved, I'm in union with Jesus. Es ist die biblische Wahrheit, dass ich mit Jesus vereint bin, sobald ich gerettet bin. But that's not always the experience. Aber das ist nicht immer das, was wir erleben. Think about this. Denk mal darüber nach. The Bible says that when a husband and when a man and a woman get married, die Bibel sagt, dass wenn ein Mann und eine Frau heiraten, they become one flesh. Sie ein Fleisch werden. But that does not mean they experience this unity. Aber das bedeutet nicht, dass sie diese Einheit erleben. I know very few couple who actually experience this unity. Ich kenne nur sehr wenige Paare, die diese Einheit tatsächlich erleben. And yet, it's a biblical truth that they already are one. Und doch ist es eine biblische Wahrheit, dass sie bereits eins sind. I'm going to give you three very simple keys how you can always experience this union with Jesus. Ich werde dir drei sehr einfache Schlüssel geben, wie du diese Einheit mit Jesus immer erleben kannst. Number one, surrender. Nummer eins, Hingabe. So you surrender to Jesus. Gib dich Jesus hin. Number two, you trust him. Nummer zwei, vertrau ihm. You just simply live your day by simple trust in Jesus. Du lebst einfach deinen Tag, indem du Jesus vertraust. And number three. Und Nummer drei. You obey him. Du gehorchst ihm. When he tells you to do something, you simply do it. Wenn er dir sagt, dass du etwas tun sollst, dann tu es einfach. Surrender, trust and obedience. Hingabe, Vertrauen und Gehorsam. Will bring us practically experienced union with Jesus. Bringen uns in eine praktisch erlebte Einheit mit Jesus. And out of this experienced union with Jesus, und aus dieser erlebten Einheit mit Jesus heraus, we will access as much of this grace as we want to access. Werden wir so viel von dieser Gnade erleben, wie wir wollen. Every Christian is supposed to be a beautiful, charming person. Jeder Christ sollte ein liebenswerter, charmanter Mensch sein. Every single Christian. Jeder einzelne Christ. But unfortunately, everybody is. Aber leider ist das nicht jeder. But let us be these people. Lasst uns diese Menschen sein. Let's be people that makes the world jealous and want what we have. Lasst uns Menschen sein, auf die die Welt neidisch ist, weil sie haben möchte, was wir haben. I'll see you guys tomorrow. Ich sehe euch morgen.